Er trat auf Dunja zu und legte leise seinen Arm um ihre Taille. Sie widersetzte sich nicht, aber sie blickte ihn am ganzen Körper wie Espenlaub zitternd mit flehenden Augen an. Er wollte etwas sagen, aber seine Lippen zuckten bloß und er konnte nichts aussprechen. »Lass mich«, bat Dunja plötzlich beschwörend. Svidrigailow zuckte zusammen. Ihre Stimme klang jetzt irgendwie anders als vorhin. »Du liebst mich also nicht?« fragte er leise. Dunja bewegte nur einmal verneinend den Kopf. »Und du wirst mich niemals?« flüsterte er verzweifelt. »Niemals«, flüsterte Dunja. Ein schrecklicher, stummer Kampf spielte sich in Svidrigailows Seele ab. Mit einem unaussprechlichen Blick sah er sie an. Plötzlich zog er seine Hand zurück, wandte sich ab, ging schnell zum Fenster und stellte sich dorthin. Es verging noch ein Augenblick. »Hier ist der Schlüssel.« Er nahm ihn aus der linken Tasche und legte ihn hinter sich auf den Tisch, ohne Dunja anzublicken und ohne sich umzudrehen. »Nehmen Sie ihn und gehen Sie schnell fort.« Er sah beharrlich zum Fenster hinaus. Dunja trat an den Tisch, um den Schlüssel zu nehmen. »Schneller! Schneller!« wiederholte Svidrigailow, ohne sich zu rühren oder umzudrehen. Aber in diesem »Schneller« klang deutlich ein schrecklicher Ton hindurch. Dunja verstand ihn, griff nach dem Schlüssel, lief zur Tür, schloss sie ihm nu auf und stürzte aus dem Zimmer. Einen Augenblick später lief sie völlig außer sich wie wahnsinnig schon den Kanal entlang auf die Brücke zu. Svidrigailow blieb vielleicht noch 3 Minuten am Fenster stehen, wandte sich dann langsam um, warf einen Blick ins Zimmer und fuhr sich still mit der Handfläche über die Stirn. Ein seltsames Lächeln verzog sein Gesicht. Es war ein armseliges, trauriges, schwaches Lächeln, ein Lächeln der Verzweiflung. Das Blut, das schon zu trocknen begann, klebte an seiner Hand. Er blickte zornig auf das Blut. Dann machte er ein Handtuch nass und wusch sich die Schläfe ab. Der Revolver, den Dunja fortgeworfen hatte und der zur Tür geflogen war, fiel ihm plötzlich in die Augen. Er hob ihn auf und sah ihn an. Es war ein kleiner, dreiläufiger Taschenrevolver alten Systems. Es steckten noch 2 Patronen darin und eine Kapsel. Einmal konnte man also noch damit schießen. Er dachte eine Weile nach, steckte den Revolver in die Tasche, nahm seinen Hut und ging hinaus.